So, jetzt sind wir quasi im Prolog. Auf der Bühne stehen Mikrofone verteilt, also auf der Seite 1. Also das ist sowas wie eine Ouvertüre, so in der ganzen Gegend. Und das dauert eine Weile. 400% Bessler. Akustische Memorabilien von Christine Nagel. Von oakmusic@aol.com, gesendet Mittwoch, den 3.12.2008. Dauert immer noch. Hallo, liebe Christine. Die Musiken sind heute früh um 8 an dich losgegangen. Ich habe die Geräusch-CD auch dazugelegt. Die Special Effects wie Lastwagen, Viecher und dergleichen sind immer in Gruppen auf den Tracks jeweils hintereinander. Bin schon etwas im Reisefieber. Alles Liebe. Ich melde mich aus Wien, sobald ich einen Hotspot gefunden habe. Gerd. Er braucht seine Ruhe. Apogee Minimi Interface Sold. Clark Technic Spectrum Analyzer DM60. Brandehörner Kirchen, Sommer 2012. Ein Bauernhof. 7 Eichen. Weiter Blick über die Felder. Lexikon PCM 70 Effektgerät. Eine umgebaute Scheune. Das Musikstudio Seven Oaks. Liste des Equipments von Gerd Bessler, Komponist. FX System Stereo Multiband Peak Limiter. Oberheim Matrix 1000 Analog Synthi für Freaks. Gab es eigentlich bei Bessler ein Archiv, als du damals da beim Ausräumen in der Scheune warst? Also der hatte eine Ordnung, aber die war seine eigene. Was zum Beispiel sehr ordentlich sortiert war, waren die Bedienungsanleitungen von allen Geräten. Hat er sehr ordentlich gemacht. Und jetzt so die Aufnahmen, ich weiß nicht. Ich glaube, das war ihm vielleicht dann nicht so wichtig wie das, was man zum Musikmachen und zum Schaffen von Musik braucht. Das war offensichtlich in so einem Zustand, dass man halt sehr gut arbeiten konnte. So, jetzt kommen Weihnachtslieder aus dem Hause Bessler. Oh, ruhig, jetzt mein Plektrum ist weg. Das fängt ja gut an. Was ist das? Ich hab's. Jetzt komm. Ja. Und? Mit Estelle, bitte. Zerstörerisch in irgendeiner Weise mit allem umgeht. Also sie ist sehr furios. Und ist, wie gesagt, es ist ein Bratschenkonzert. Und damit möchte ich auch mal irgendwie ich bin Bratscher. Also ein leidenschaftlicher Bratscher. Ich habe mit Geige aufgewachsen, bin dann auf die Bratsche umgestiegen und liebe den Klang von Bratsche. Und die Widerspenstigkeit, Widerborstigkeit des Instrumentes total. Und das manifestiert sich hier auch sozusagen mit antiken Werten. Es wird alles, und Sokrates war auch ein Zerstörer, und das kommt da so alles zusammen. das missratene Märchen. Es war einmal eine Stadt, in der war alles verkehrt. Die Männer trugen lange Röcke, die Frauen einen Bart. Die Straßen waren aus feinstem gehobeltem Tannenholz, das mit hellbraunem Bienenwachs verfugt einen frischen Geruch nach Wald in den Straßen verbreitet. So, das Kopieren. Hannelohn! Kartoffelbrei! Kartoffelbrei! Röcke! Bächle mit E, ne? Die Umgebung der Welt. Die Umgebung der Welt ist Quadrat. Missbrauch. Er hatte sich lange überlegt, ob er nicht einen Kreis machen sollte. Aber dann wurde es doch ein Quadrat. Ministerium. Und es war gut. Super, das hören wir gleich mal in der Endfassung an. Ministerium. Es gab ein allgemeines Redeverbot. Ministerium. Eine Geräuschpolizei. Und Ordnung. Wer lachte, dem wurden die Nasenlöcher mit Brei verklebt. Das war abscheulich und grauenhaft. Geräuschpolizei. Seit Jahren liegen die Schätze des Maestros in der norddeutschen Tiefebene Brach bzw. im Seven Oaks Studio herum, bis sie von einem Musikdirektor gehoben und zum Klingen gebracht werden, damit sich nun gleichfalls auch die gemenschelten Werke über die Jahrtausende hinaus halten. Auf jeden Fall glaubt er, er ist ein Künstler von Gottes Gnaden, das ist doch schön. The angel of death spread his wings on the blast, and he breathed on Homo sapped as he passed. There lay the soldier, pallid and rank, the dew on his gun, the rust on his tank. The widows of Langley are loud in their wail, and the idols are broken in the temples of Yale. The might of the board, unsmote by the sword, has melted like snow in the glance of the board. Let's see, this is knee to Bertram, downstage to the audience. Well, now, man and boy, I've been a hunter 23 years, and a hunter. Es war vielleicht die absurdeste Kombination, die man sich vorstellen konnte. Also da gibt es einmal Robert Wilson, den totalen Ästheten, farblichen Theatermacher. Es gibt Tom Waits, Retters Raubein. Und es gab William S. Burroughs, der Beatnik-Autor. Und jeder sagte, ist es Thalia-Theater? Sind die verrückt geworden? Also so viel, das war eine riesige finanzielle Investition. Also man muss sich auch vorstellen, wenn so ein Theater solche Leute irgendwie nach Hamburg einfliegt, inklusive Probenzeit, Bühnenbild und gesamten Aufwand, das sind irrsinnig riskante finanzielle Beträge. Und da hat der damalige Intendant Jürgen Flimm ist irgendwie diesen Wahnsinn eingegangen und jeder sagte, die machen den Freischütz. Landeten sie in meinem absurden Studio, das vollgestopft mit Instrumenten und Technik war. Tom Waits komponierte am Harmonium irgendwie Nägel kauend die ganze Nacht. Da erkannte ich auch irgendwie so die Kompositionsvorgänge, die sind von Mensch zu Mensch gar nicht so verschieden. Wir litten also Nächte lang durch und suchten nach Texten und Greg Cohn war irgendwie sowas wie das intelligent zusammenfassende Gehirn dieses Unternehmens. Nachts im Studio hat auch ganz viele Instrumente gespielt. Wir haben also nur eingespielt und aufgenommen und am nächsten Morgen völlig übermüdet mit wehenden Tonbandrollen. Sowas gab das früher noch, als es die Computer nicht gab. Mit wehenden Tonbandrollen rauschten wir nun in die laufenden Theaterproben für diesen Black Rider, also diesen Freischütz, zu Bob in die Proben und probierten das aus. You see, some bullets are special for a single target, a certain stag or a certain person, and no matter where you aim, that's where the bullet will end up. So, also jetzt in diesem ganzen Inferno, es muss was fertig werden, es muss was gemacht werden, irgendwie die Götter sind in Hamburg zugange und wehe, es klappt nicht. Rauschen wir nun auf eine Premiere zu, bei der erstmal überhaupt nichts funktionierte. Und dann in den letzten beiden Proben zog sich das zusammen und wurde zu einem mega intensiven Theaterereignis, ob man das jetzt Musical nennt oder Rockoper oder Musik, es ist schlecht zu bezeichnen. Also, und dieses, bei der Premiere kann ich nur sagen, es war eine halbe Stunde Dauerapplaus der kühlen, reservierten Hamburger, die im Prinzip eigentlich das Haus an seine statischen Grenzen brachten durch Stampfen und Schreien und Begeisterung. Dabei ist es dann auch geblieben. Wir sind rund um die Welt getourt mit diesem Black Rider. Und ich habe alle Vorstellungen, damals war ich eben noch in der Sounddesigner-Ecke zu Hause, die alle Vorstellungen abgemischt, gefahren und die ganzen Klangeffekte realisiert. Wenn das nicht die schöne Schlagzeugmaschine ist. Klingt wie Udo Lindenberg, wenn er auf Niederländisch singt. Die Nachtigall ward eingefangen, sang nimmer zwischen Käfigstangen. Man drohte, kitzelte und lockte, Gall sang nicht. Bis man die Verstockte im tiefsten Keller ohne Licht einsperrte. Unbelauscht, allein dort, ohne Angst vor Widerhall, sang sie nicht. Starb ganz klein. als Nachtigall. Musik ist ein weites Feld, das von der Vielfalt lebt. Und das ist das Schöne an der Musik, dass sie nur von Bereicherung lebt und deshalb auch niemals irgendwie in Aggression reinführt, sondern in das Gegenteil, in die allseits geliebten Alphawellen. Wenn man in ein Hotel kommt, findet man zumeist auf dem Nachttisch eine Bibel. Eigentlich hätte dort auch Andy Warhols Buch From A to B and Back Again seinen Platz. Darin verkündet er Alltagsweisheiten, aber dahinter verbirgt sich ein ganzer Kosmos. Außerdem liegt eine Anfrage vor, mit Robert Wilson und Tom Waits in Kopenhagen Büchners Wojciech zu erarbeiten. Da gibt es noch Terminprobleme, aber ich fliege gern. Das ist wie in der Musik. Man hebt ab, um später irgendwo anders zu landen. Meine Damen und Herren! So, jetzt kommt Edi und Gerdli. Ein kleines Konzert zu Silvester. Herr Gerd Bessler hat im Wintersemester 1971-72 an meinem Seminar Übungen zur Theorie und zu Werken des musikalischen Neoklassizismus mit Erfolg teilgenommen und ein Referat mit dem Thema Igor Strawinskys Bläseroktett und Violinenkonzert gehalten. Viola d'amore ist zunächst mal heißt er irgendwie Liebesviola und man denkt, Wunder ist, was es ist. Es ist was ganz ein ganz kompliziertes Instrument. Es ist zunächst erstmal eine Bratsche. Und dann hat sie aber nicht wie die normale Bratsche 4 Saiten, sondern sie hat teilweise bis zu 14 Saiten. So, und jetzt können Sie sich mal vorstellen, wenn Sie sich ein Griffbrett anschauen, was da auf einmal für ein Bündel von Saiten drauf ist, die in verschiedenen Stimmungen vorliegen. Und unter dem Griffbrett laufen noch Resonanzsaiten, die sozusagen wie ein Hall mitklingen. Wenn man einen Moment an irgendetwas Falsches denkt beim Viola d'amore spielen auf einem Konzert, dann können Sie eigentlich den Vorhang zumachen und können sagen, Entschuldigung, liebes Publikum, ich komme da jetzt nicht wieder rein in die Musik. Wir können auch noch Digital Voice Samples hören. Processed in Vienna, Austria. Das sind die Pferde? Nee. Ah, also nochmal die Erklärung. Das waren Digital Horse Samples, processed in Vienna, Austria, during Fall 84. Ein bisschen kraftwerkmäßig das Stück. Ja, reicht vielleicht, ne? Vielleicht können wir noch mal kurz gucken, wie er selber dazu steht. Oder gibt es ja noch einen Text? Computermusik entdeckt ihren Unterleib. Erdenklang auf hochhackigen Tanzschuhen. New Age Disco, Rhythm and Blues verbindet sich mit zeitgenössischer elektronischer Instrumentalmusik. Die Mischung ist aufregend, pulsiert und ist gleichzeitig feinnervig und vibrierend. Was geht hier vor? Der Geiger treibt absurde und possenhafte Spiele mit unseren Hörgewohnheiten, erlaubt sich stilistische Narrenfreiheiten und schamlosen Zugriff auf historische Klischees. Weiter geht's. Und... Thank you. Das ist alles synthetisch, aber das hat er natürlich trotzdem selber eingespielt. Also beides. Also ich schätze das jetzt mal Anfang der 2000er ein. Liege ich da richtig? Ich spiele niemals mit der Geige Trompete. Das ist unter meinem Niveau. Dafür gibt es Trompeter. Eigentlich ist auch ein Klavier ein synthetisches Instrument. Da gab es so eine Neuerung. Die Wiener Symphoniker, die haben eine Sample-Datenbank aufgemacht. Man eben Orchesterinstrumente gesampelt hat und dann konnte man gut so ein Orchester nachstellen. Hat sich jetzt natürlich mittlerweile noch tausendmal verbessert, aber das ist jetzt sozusagen, klingt jetzt so ein bisschen für mich danach. Vienna Instruments sind virtuelle Orchesterinstrumente, die auf Samples basieren und die Klangdaten tausender Aufnahmen durch intelligente Algorithmen in Echtzeit kombinieren und abspielen. Die Ergebnisse überzeugen durch einen Klangrealismus, der sie oft nicht mehr von einer echten Orchesteraufnahme unterscheiden lässt. Aber das Lustige ist eben, dass man, wenn man jetzt diesen Affentanz hört, also da ist ja sozusagen so ein bisschen was programmiert und dann, also ich sehe das förmlich vor mir, wie er mit dem Keyboard dazu improvisierend sozusagen, weiß jetzt nicht, was es war, eine Oboe oder so spielt. Das macht mir auch irrsinnig viel Freude, also das hat auch nichts mit Arbeit zu tun, das mache ich sowieso. Alles spielen immer ununterbrochen. Klaviere, Geigen, Bassschracks, also ein Harmonium und ich habe zu Hause ein riesiges Bauernhaus vollgestopft. Und suche jetzt noch eine alte Kirchenorgel. So. Wie Astronomen das Planetensystem errechnen, ohne es mit dem Teleskop erspäht zu haben. So errechneten gleichsam die Musikkenner eine leere Stille zwischen Wagner, Brahms und Bruckner. Es musste das Drittel B geben. Eine leere Stille zwischen Wagner, Brahms und Bruckner. Albrecht Kasimir Bölkow, der zeitlebens in Gegelow lebte, beschäftigte sich mit ostasiatischen Tonsystemen und band das Geräusch in seine Kompositionen ein. Also der Computer akzeptiert schon mal die CD nicht. Das ist aber sehr schade. Man weiß ja sehr lange nicht, wenn man zuhört, wer nun eigentlich dieser Albrecht Kasimir Bölkow ist. Ja, da muss ich schon sagen, also dass wirklich auch eine breite, intellektuell gehobene Schicht dann sich schon aufgemacht hat in Musikarchive und mir erzählt hat, sie haben da gesucht oder im Internet und sie haben auch in der Bibliothek und sie wollten mal gucken, ob es das als Platte gibt. Wagner hat ja angeblich über Bölkow gesagt, Genie hat er, leider, so heißt es im Hörspiel. Ja. Wie entwickelt man da so ein Komponistenporträt? Also Sie sind doch selber zu Bölkow geworden. Ja, in dem Moment schon, ja. Und wie viel Bessler steckt da drin? Ich sag mal 400%. Und Wagner zu überholen ist auch ein Challenge, ist eine Herausforderung, die man ja gerne annimmt. Ich heiße Bagheera, der Panther. Beweg ich im Dschungel viel Gewalt. Als andere schleich lautlos und elegant. Der Dschungel ist mir gut bekannt. War da nicht eine Beschriftung im Hintergrund? Singen Ulrich Bosch und Gerd Bessler. In einer ganz schön lange. Wenn ich komm, sind wenn ich lieb sie. Hat so was Hans Eisler-mäßiges, ne? Hören Sie, lieber Freund, ja, in Amerika, so ein Komponist wie Charles Ives. Ein Expertengespräch. Ist auch als Parodist missverstanden worden. Ja. Satire. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das eigentlich Erstaunliche ist ja, dass die Musikwissenschaft bisher der Auffassung war, das darf ich mal etwas parodierend zu meinem Fache sagen, dass ein Komponist so im Sinne des Gänsemarschs der Stile und Epochen vom anderen abschreibt. Die kühne Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten, und zwar auf einem anderen Wege als dem von Richard Wagner beschrittenen, legt den Gedanken nahe, dass die Moderne in der Musik ihren Ursprung in Gegelow hat. Gleich geht's nämlich los mit Guten Morgen. Guten Morgen, du Schöner, für den ich nun Nüchternzelle, wo die Tagesordnung hängt, zu der übergegangen werden soll. So in dem Stil. Und jetzt die neue. Der alte Hut. Jetzt mir ist so kalt ums Hirn. So ungefähr. Jetzt kommt die Cantus Firmus Musik, die so ein bisschen über Ding baut. Das dauert jetzt auch wieder ein Weilchen. Sagen Sie, bei den Aufnahmen zu dieser Musik im Studio, wie viele Instrumente haben Sie denn davon selber gespielt? Alle. Alle? Ja. Also ich habe dann auch diese eine Opernarie selbst gesungen. Die Frauenstimme habe ich singen lassen, weil das habe ich noch nicht so ganz hingekriegt. Jedenfalls, der Prozess wäre nicht mehr umkehrbar gewesen. Und jetzt kommt in Tübingen. Man hört es gleich von einem. In Tübingen muss ich eine Frau gesagt haben, wenn schon zu dieser uralten Tagesordnung übergehen, dann gründlich und schnitt sich einen Mann aus den Rippen. Das ist der Sprechgesang, der wird immer rhythmisch gemacht, also mit so einer Trommel. Irmtraut Morgene, Opera. Sirene stimmlos 16.834. Facebook-Gedanke. Netzwerke, Trügerigkeit, Moses und Aaron. Aaron singt Botschaft, Ambivalenz. A-Teil, Welt in ihrem Kopf. Subjektive Ebene, Gesellschaft außen. B-Teil szenisch, Stadtlandschaft, Fremdheit. Sängerin, zweite Person, männliche Figur. Der führt nachher in den ersten Akt, erste Szene. Das nenne ich einfach mal Transition. Verortungsirritation von Klang. Da ist er. Gleich Digital Violin. Schwellenänderung, Wahrnehmung. Das ist also noch nicht der erste Akt, sondern quasi der Übergang. Make. Auf dem ersten Akt. Welt. Sprachsatz, Fetzen. Versatzstücke, Fragmente. Musiker, Sprachtext, Fetzen, und jetzt chorisch, gleich der erste Akt Sprachmaterial. Mit Bahnhof. Mag man gleich. Achtung. Sie landet doch da irgendwie am gefühlt Bahnhof Zoo oder so. Das ist eine Trubarix aus dem 16. Jahrhundert und sie hat Flügel, weil sie ist eigentlich ein Engel. Liebe Birgit, ich bastle wieder mit Peter weiter und erinnere mich an ein Merkel und die Machtprojekt beim Gorki-Theater, bei dem Gerd beteiligt war. Stimmt das? Und sag, dürfte ich deinen Brief verwenden, den du mir einmal schriebst, wo du über Gerd sprichst? Ist sehr persönlich, aber eben sehr gut und intensiv. Liebe Christine, ich sitze gerade am Meer in Sandford, erinnere mich an die Zeit mit Gerd wie früher. An das Merkel-Projekt habe ich keine Erinnerung. Den Brief darfst du gerne verwenden. Grüß Peter bitte ganz lieb. Und fühlt euch kurz umweht von Meeresrauschen und Möwenkreischen. Deine Birgit. Jetzt ist es ein Rabe oder ist es Gerd? Nein, das ist der Crow. Das ist die Krähe. Die Krähe aus dem Chica Panangi Point. Also doch höhere Blödsinn. Ja, so sagen wir mal so, einen tiefen, inneren, musikalischen Ernstsatz im Buster Keatonschen Sinn. Also immer ernst, tot ernst. Und dadurch wahnwitzig komisch. Achtung. Uns steht kein langweiliges Leben bevor. Wenn die Damen erst tun wollen, was sie tun wollen, nicht was sie tun sollen. Das kann man, wenn man will, auch oft wiederholen. Jetzt suche ich gerade meine nächste Seite. Wenn sich erweisen sollte, was hier unmittelbar bevorsteht, offensichtlich, dass das wirklich ein revolutionierender Komponist war, dann muss man alle bisher gültigen Vorstellungen in der Kunstwissenschaft oder von künstlerischer Entwicklung im Sinne von Ursache und Wirkung neu bedenken. So ein asymmetrischer Tanz, jetzt kommt er, pass auf. Die verrutscht Tänzerin, das sind 7/8, so was ganz Fieses. Tänzerin, Tänzerin, Rutschwang, unsymmetrisch, Wung, Quang. Wung, Quang, immer noch Tänzerin. Also das ist jetzt das ganze Bild mit dieser Tänzerin. Das ist sozusagen ein völlig absurder Tanz. Liebe Christine, nun erreichen dich die Kopien. Spannend, beim Kopieren erneut in Gerds Kosmos einzutauchen. Das ist alles noch so präsent und wird sicherlich auch so bleiben, da Estelle so vieles in sich trägt und die Erinnerungen in mir wach hält. Musikalisch ruhelos, ungestüm und zutiefst versunken, wie zwei Menschen in einem. Vielleicht eine tiefe Verbundenheit mit der kreativen Unruhe, die so selbstverständlich ist, dass sie auch als Versunkenheit und Ruhe empfunden werden kann. Viel Freude beim Kreieren und, ach ja, unser Kühlschrank ist in Hamburg immer randvoll. Das Kochen war Gerds höchste Form von Entspannung finden. Komponieren, abschmecken, ausprobieren, genießen. Nach außen so feinsinnig, junge Menschen ansprechen und ermutigen. Nachts wach sein, Rotwein so gerne, essen so gerne. Allein sein am liebsten, in tiefer Sehnsucht nach Bestätigung. Deine Birgit. Ich zufällig irgendwie mit dem Otto in Zürich war und da in die Kunsthalle reingeriet. Otto Sander ein Schauspieler in Zürich war. Und dann, der sagte, Gerd, geh doch mal in die Kunsthalle und so, und bevor du wieder heimfliegst. Das mal tat ich dann und habe da irgendwie Kunst wieder neu entdeckt. So eine kleine Spätzündung. Und da habe ich auch ganz viel so Musik wiederum entdeckt, was die ich früher ausgeklammert hatte. Da wird es ganz klein, also hier musikalisch-dramatische Umsetzung, Dynamik und so, ist nicht, es wird nur ganz geigerisch klein. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. So, das ist ein Übergang, der wird auch ein bisschen von der Flöte, also nach dem ganzen Terror wird es jetzt einfach erstmal leise und zart und kommt dann nachher auf die Stelle, die Beschimpfungen wurden aus weiblichen und männlichen Mündern gespielt, das ist gesprochen, das hört man gleich, das kommt wieder als, ist also jetzt noch davor, Seite 6 unten, jetzt. There are many ways to cut, copy, paste and clear automation data in Pro Tools. With the Grabber tool, we can remove a single breakpoint by holding the Option key on the Mac or the Alt key in Windows and clicking on a breakpoint. Notice the little minus sign. This means that when we click a breakpoint, it will delete it. Likewise, with the holding the Option key on the Mac or the Alt key in Windows, flip the pencil tool around. Banana. Ich glaube, bedienen konnte man das recht einfach, aber diese Schlagzeugmaschine, also diesen Emo-Sampler, sich halt E-Magic oder Emo, ich weiß nicht, wie das war, den sicherlich nicht. Da war, der war schwer zu benutzen, ne? Also noch Floppy-Disks reinstecken und so noch nicht schon auskennen und eben die Bedienungsanleitung immer schön gut lesen. Then when we press delete, all of the volume are going to be Und zwar ist es einfach die normale Musikproduktionstechnik, mit der man heute umgeht und die uns wirren Komponisten sehr entgegenkommt, dass man erst nimmt man das erste Instrument auf und dann hört man sich das über den Kopfhörer an und spielt das zweite Instrument dazu, das dritte und das vierte und das geht dann bis unendlich. Gerd Besslers Eisenorgel. Meisterwerke der Zukunft. Okay. Das war für eine Hörspielproduktion Eisen, heißt die. Man kann ja einmal sagen, okay, das ist das Wort, da brauchen wir gar keine Musik. Und jetzt wollen wir mal hören, wie das mit dem Eis so klingt, ne? Ich hatte mich verfahren, es dämmerte schon, seit Stunden war ich unterwegs und hatte praktisch kein Benzin mehr. Oder man kann sagen, wir haben die Musik, haben wir gar kein Wort und jetzt gibt es dazwischen, gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, wie man die Schwerpunkte verschiebt, auch innerhalb eines Hörspiels, dass man das mehr ins Musikalische zieht. Alles. Ihr Freund, den Sie verriet, um seinen Job zu bekommen, umkreist sie mit seinem Motorrad und holt sie ein. Vielleicht werden sie doch gemeinsam Waffeln backen, aber sie wird es nicht dabei lassen und nicht nur sie. Dass man ein Musikhörspiel mehr den Schwerpunkt zur Musik schiebt oder mehr den Schwerpunkt zur Sprache schiebt. Und da ist so viel drin. Das kann man bestimmen, das kann man erspüren, das kann man ausprobieren, damit kann man spielerisch umgehen. Man kann den gleichen Text auf Milliarden von Möglichkeiten realisieren. Entweder mehr zur Musik geschoben oder mehr zur Sprache. Das ist der spielerische Umgang. Da würde ich fast noch nicht mal einen Schwerpunkt setzen. Man kann einen Boris-Text nehmen oder so und kann ihn musikalisieren oder musikalisch behandeln, dass die Sprache nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass Boris zur Musik wird. Das ist alles irgendwie machbar. Jetzt kommen wir noch nicht in die Nähe, aber bald als nächstes kommt nachher, wo wohnst du hier? Aber das dauert noch ein bisschen, also dieses Belay braucht Zeit. Da können auch mal Wortfetzen drin vorkommen, die so reingerufen, reingeschrieben werden. Das ist irgendeine szenische Geschichte. Alphawellen 14 bis 8 Hertz. Die sich treten jetzt beruhigt. In gemüter, entspannter Grundhaltung beim Tagträumen und zu einer richtigen Pause, bis da nachher kommt, wo wohnst du hier? Wobei hier alle Sinnesqualitäten der Schauspieler sind. Das spricht mit der Trommel. Wo Manche wohnst Menschen du hier? Zum Beispiel Geruch und sie sagt also nicht besoffen. Sie singt immer parallel. Er spricht. Alphawellen sind das Tor zur Meditation. Sachen, nicht dialogisch. Sie sind als Brücke notwendig, die damit Informationen quasi, aus dem Käferbereich also verrückt, Scheißspiel in und natürlich ohne mich. Und er sagt, wo wohnst du hier da oben? Und dann gibt's gleich einen Wusch. Nicht? Und das geht dann auch weiter, das habe ich jetzt eben nicht mehr getickert, sondern nicht ungeduldig werden, hier, was war vorhin, jetzt kommen wir langsam zum Ende von der ganzen, von der vierten Szene. Also und jetzt sind wir eigentlich auf der Seite 9, aber das ist eben noch nicht ganz fertig mit der Stimmenzuordnung, nicht ungeduldig werden, Tier und Wahnsinn und so weiter. Da jetzt erstmal Schluss. Die Kröte. So ein Dreck, sagte die Kröte. SMS von der Station. Stroke Unit. So ein Dreck. I care if the devil is there. Leere Pause, schwebende Töne, Viola d'amore. Sonderlich bei der Abendstille, sperrt er sich wie ein Krot auf der Hechel. Gib endlich Ruhe, sagte die Kröte, werde ich vom Himmel fallen. So ein Dreck. Stroke Music Project 1 Stroke Unit 37 lauter irgendwie, ja, ne? Oder? Gerd Bessler, nee, Gerd Bessler, nochmal. Gerd Bessler Stroke Music Project. Eins. Mach so. Ein bisschen weiter weg. Ich erzähl dir was. Gerd Bessler Stroke Music Project. Eins. Stroke Unit 37. Two. Zwei. Witches Transmix. Three. Hamburg Neuro 604. Music produced at Kreiskrankenhaus Itzehoe und Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mastering, Remix, Oak Music Studios Hörnerkirchen. GEMA All Rights Reserved. Bei Gerd Bessler 2008, www.oakmusic.de. Bessler. Akustische Memorabilien von Christine Nagel. Mit Effi Rabsilber, Otto Sander, William S. Burroughs, Stefan Kurt, Graham F. Valentine, Ulrich Gerhardt, Peter Ewald und Mechthild Tschau. Herzlichen Dank an Birgit und Estelle Bessler für die Überlassung von Materialien aus dem Nachlass des Komponisten. Besetzung Cordula Huth. Tonmischung Roland Grosch. Realisation Christine Nagel und Peter Ewald. Coda. Der größte Wunsch ist irgendwie Coda. Mal einen ganzen Klavierabend zu spielen. Also beim Otto Sander zum Beispiel, da habe ich schon Blut geleckt, weil wir das schon so lange machen. Da spiele ich also neben dieser obskuren Geige mit dem Horn, spiele ich auch einen Flügel. Und auch wenn er auf seinen Schallplatten jetzt für eine Lesung und so dazwischen, diese ganzen Musiken. Und da merke ich, dass sich da ganz viel abspielt mit dem Publikum immer. Und dass da irgendwie die Luft zum Stehen kommt. Das ist irgendwas, was ich auch ansteuere. Also wie gesagt, die solistische Geschichte, das schlimmste Glatteis, das es gibt. Und dann auf dem Flügel mit einem Instrument, das so kompliziert und komplex und dann aber auch wieder so einfach im Ton ist. Das finde ich schon eine ganz tolle Sache. Produktion Hessischer Rundfunk 2017. Redaktion Peter Liermann.